Berg herab, den sein Volk von unten sah. Lobte er oder tadelte ohne Falsch mit Versen, die sie heimlich verabscheuten. Kämpft, um die Wahrheit zu erlangen, studiert und handelt, ohne die Gerechtigkeit zu verlassen gegenüber denen, die euch lieben oder hassen. Und hört nie auf, Unrecht anzuprangern. So wird die Welt euch gehören, wie sie es mir gehört. Ungläubige bezichtigten ihn des Verrats, ergriffen ihn und warfen ihn in einen Brunnen, um ihn mit Steinen vom Weg zu verletzen. Als sie ihn lebend sahen, sammelten sie sich neu und zeigten ihn wieder den Römern an, die befahlen, ihn heimlich zu vernichten. Wir dulden kein weiteres Golgatha. Wir dulden kein weiteres Golgatha. Sahen sie nicht die Engel des Herrn?